Du hast nicht aus der Weisheit Brunnen getrunken. In das Wirken der Natur hast du nicht geblickt. Ein unverständiges Hündlein bist du. Du fluchst und bittest ohne Einsicht. Was soll solch Eselhaftes tun? Was Leben hat, muss durch unsere Hand zugrunde gehen. Und dennoch kläffst du und behauptest, all dein Glück hänge an deinem Weibe. Soll nach deiner Meinung Glück in Frauen liegen, so können wir dir wohl raten, im Glück zu bleiben. Du findest noch viele tüchtige, reine Frauen auf der Erde, von denen dir eine zur Ehe taugen mag. Aber sieh zu, dass es dir nicht zum Unglück ausschlage. Ich sage dir, je mehr dir Liebe zuteil wird, desto mehr Leid dir widerfährt. Hättest du dich vorher der Liebe enthalten, so wärest du nun des Leides enthoben. Je größer das Glück, die Liebe zu kennen, desto größer das Leid, sie zu entbehren. Leid ist der Liebe Ausgang, der Freudenende ist Trauer. Nach Lust muss Unlust kommen, des Willens Ende ist Widerwillen. Zu diesem Schlusse laufen alle menschlichen Dinge. Lerne es besser, willst du vor Klugheit gackern. Nach Schaden folgt Spott, das lernen die Betrübten. Ebenso geschieht von euch mir, geschädigte Manne. Der Freude entwöhnt, an Leid gewöhnt habt ihr mich, und solange Gott es zulässt, muss ich es von euch leiden. Wie täppisch ich euch bin, dennoch weiß ich wohl, dass ihr meiner Freuden Dieb, meiner Wonnen Vernichter und Zerstörer seid. Wo soll ich Trost suchen? Wohin soll ich Zuflucht nehmen? Wo soll ich Rat holen? Hin ist hin. All meine Freude ist mir vor der Zeit verschwunden. Zu früh ist sie mir entflogen. Allzu früh habt ihr sie mir entrissen, die Treue und Liebliche, da ihr mich zum Witwer und meine Kinder zu Waisen erbarmungslos gemacht habt. Hilflos, allein und leidesvoll bleibe ich durch euch unentschädigt. Wie steht es damit, Herr Tod, aller Menschen, Ehebrecher? Für Böses wollt ihr niemanden entschädigen. Ich merke, Barmherzigkeit wohnt nicht in euch. Gnade kennt ihr an keinem Orte. Solche Guttat, wie ihr sie den Menschen erweist, solchen Lohn, wie ihr den Menschen gebet, solches Ende, wie ihr den Menschen bereitet, das schicke euch der, der Tod und Leben in seiner Hand hat. Herr himmlischer Heerscharen, entschädige mich für den ungeheuren Verlust, die bittere Trübsal und das jammervolle Verbrechen. Räche mich an dem Erzschalk, dem Tode, Gott, aller Missetat Rächer. Nutzlose Worte sind nicht mehr wert als Schweigen. Du führst Klage, dass wir dir an deinem Weibe Leid angetan haben. An ihr ward gütig und gnädig gehandelt. In froher Jugend, bei stolzem Leibe, in ihrem besten Leben, in bester Zeit, in ungekränktem Ansehen haben wir sie in unsere Huld aufgenommen. Das haben begehrt alle weisen Männer, wenn sie sprachen, am besten zu sterben, wann am besten zu leben. Im Kindbett haben wir die selige Märtyrin dieses kurze, glänzende Elend des Lebens verlassen heißen, dass sie sollte zu Gottes Erbe in ewige Freude, in immerwährendes Leben und zu unendlicher Ruhe kommen. Wir wollen dir wünschen, dass deine Seele mit der ihren dort in himmlischer Wohnung, dein Leib aber mit dem ihren vereint, hier in der Erdengruft beisammen wäre. Schweig und halt an dich! Wie wenig du der Sonne ihr Licht, dem Mond seinen kalten Schein, dem Feuer seine Hitze oder dem Wasser seine Nässe nehmen kannst, so wenig vermagst du uns unserer Macht zu berauben. Beschönigender Rede bedarf der schuldige Mann. Auch weiß ich wohl, dass solcher Macht außer Gott und euch niemand mächtig ist. Aber von Gott bin ich nicht so heimgesucht.